Aber auch in deutschen Freimaurerkreisen herrschen nach übereinstimmenden Berichten Gebräuche, die dem Bund kaum zum Vorteil gereichen können. Sie werden auch von vielen Freimaurern ganz offen missbilligt und getadelt. Bruder Milliam, offenbar ein Deckname, der 25 Jahre Freimaurer war, hat vor kurzem ein kleines Buch erscheinen lassen, Erfahrungen und Enttäuschungen eines alten Logenbruders, Leipzig 1913, 4. Auflage, Kommissionsverlag H. Kessler, das die Schrecknisse seiner Aufnahme in sarkastischer Weise schildert. Auch er lernte die Schwarze Kammer mit dem Totengerippe kennen, davon hatte er schon früher gehört, hielt sie aber samt allen gruseligen Dingen, die damit zusammenhängen sollten, stets nur für einen schlechten Witz, weil er sich nicht gut vorstellen konnte, dass ernste Männer solchen Mummenscherz treiben würden. Auch ihm wurden zunächst die Augen verbunden, die Binden waren mit zwei in die Augenhöhlen passenden kleinen Polstern versehen, so dass es durchaus unmöglich war, auch nur den geringsten Lichtschimmer zu sehen. Recht anschaulich beschreibt nun Bruder Milim die lange Wanderung, bei welcher er Arm in Arm mit einem zweiten Lichtsuchenden von den dienenden Brüdern an der Hand geführt wurde, während der vorbereitende Bruder fortwährend Warnungsrufe ausstieß, wie zum Beispiel: Bücken Sie sich recht tief, hier liegt querüber ein Balken, unter dem Sie durchkriechen müssen. Machen Sie einen recht großen Schritt, hier fließt ein Wasser, das Sie überschreiten müssen. Dadurch sollten Sie offenbar in eine recht gruselige Stimmung versetzt werden. Dann hieß es plötzlich: Halt, wir stehen vor einer Tür, klopfen Sie an. In dem Augenblick, als Sie dieser Weisung Folge leisteten, dröhnten Ihnen ein mächtiger Schlag von innen entgegen. Diesmal war der Zweck der Übung vollkommen erreicht, denn Bruder Milim wie sein Kamerad schreckten gehörig zusammen und prallten zurück. Dann gab es ein Frage- und Antwortspiel, das Bruder Milim geradezu als kindisch bezeichnet. Nach dieser Prüfung wurden dann die Lichtsuchenden in den Tempel eingelassen, wo ihnen die klangvollen Töne eines Harmoniums und schöner Männergesang tief zu Herzen drangen. Daran aber schlossen sich abermals Reisen unangenehmster Art. Man führte uns, sagt Bruder Milim, durch Feuer und Wasser, das heißt plötzlich zischten Blitze vor uns auf, die mir die Barthaare senkten, oder man spritzte uns kaltes Wasser ins Gesicht, und zwar so unvermittelt, dass wir, die Geblendeten, jedes Mal zurückprallten. Das schien den sehenden Brüdern viel Spaß zu bereiten, denn jedes Mal kam es mir vor, als ob ich hier und da ein leises Kichern vernehmen würde. Endlich wurden wir vor dem Throne des hochehrwürdigsten Meisters vom Stuhl gestellt. Das wurde uns dadurch mitgeteilt, dass Bruder P. zu uns sagte: Verneigen Sie sich, hier hat derjenige seinen Sitz, der diese ehrwürdige Loge leitet. Dann mussten sie ein Gelöbnis ablegen, alles, was sie noch hören und sehen würden, als Geheimnis zu wahren oder jetzt noch zurückzutreten. Was hat nun dieser Mummenschanz eigentlich zu bedeuten? Bruder Henne am Rhün, ein sehr hochgeachteter freimaurerischer Schriftsteller, der sich gelegentlich recht scharfe Worte über die Auswüchse und Verirrungen der Freimaurerei erlaubte, gibt uns hierfür folgende Erklärung. Der Eintritt in den Tempel, also in die Loge, bedeutet den Eintritt in das Leben. Das Leben ist eine mannigfach bewegte Reise, auf der man sich oft verirren kann. Wie der Mensch auf der Lebensreise vielfach geprüft wird, so muss auch der Lichtsuchende seine Standhaftigkeit beweisen. Dies geschieht nun durch die drei Reisen, die jedem Grade unter sicherer Führung unternommen werden. Im Lehrlingsgrad sind es die Elemente, die der Suchende zu berühren hat, Feuer, Wasser und Erde. Der tiefere Sinn aber sei, der Aufzunehmende hat das Licht gesucht und ist in verzehrendes Feuer geraten. Oft werden strebende Menschen von dem wilden Feuer der Leidenschaften versenkt und gehen darin unter. Durch weise Vorsicht ist jedoch das Feuer zu bändigen und in einem wohltätigen Wärmespender umzuwandeln. Im Wasser erlischt die zügellose Flamme, aber das Wasser der kühlen Selbstsucht erstickt auch die heilige Glut der Begeisterung für Menschenwohl. Die weise Besonnenheit drängt jedoch die kalten Wogen der Gleichgültigkeit für das Ideal zurück und gestattet den Fluten nur ihre wohltätige Wirkung zum Besten der Gesundheit und Reinlichkeit, auch im Seelenleben. In den Staub der Erde versinken Reichtum, Pracht und Schönheit, aber der fruchtbringende Schoß der Mutter Erde bringt das Samenkorn, das in sie versenkt wird, zur herrlichen Blüte und wohlschmeckenden Frucht. Wie man sieht, arbeitet die Freimaurerei, ganz besonders die deutsche, mit vielen Bildern und Gleichnissen. Dass die Freimaurer ihre Gebräuche nicht in die Öffentlichkeit gezerrt wissen wollen, ist nach dem Mitgeteilten erklärlich. Kein Mensch, sagt Bruder Wilhelm Ohr, ein ausgezeichneter freimaurerischer Schriftsteller, gut deutsch gesinnt und von edler Menschlichkeit erfüllt, kein Mensch würde durch diese Veröffentlichungen erfahren, was dieses Gebrauchtum eigentlich zu bieten vermag. Es ist seinem Wesen nach nicht mitteilbar, weil es nur erlebt, nicht aber beschrieben oder erzählt werden kann. Wenn nun dessen ungeachtet von einem Nicht-Freimaurer, einem Profanen, der Versuch gemacht wird, in die Geheimnisse jener verschlossenen Welt einzudringen, so geschieht dies weder aus Neugierde, noch um die Freimaurerei lächerlich zu machen und schon gar nicht aus dem Grunde, um vielleicht Aufsehen zu erregen. Der Zweck dieser Schrift lässt sich vielmehr auch vom freimaurerischen Standpunkt aus rechtfertigen, der der Wunsch nach Wahrheit, nach Licht und Aufklärung, das Streben nach voller Erkenntnis, deckt sich durchaus mit den erklärten Endzielen der Freimaurerei selbst. Dass sich dieses Streben diesmal anscheinend gegen die Freimaurerei richtet, ist an sich gleichgültig. Übrigens sind die Gebräuche der Loge, das sagt Dr. Otto Henne am Rühm, nur insofern geheim zu halten, als dass es sich um mutwillige, zwecklose oder gar böswillige Äußerungen handelt. Zu wissenschaftlichen und sonstigen ernsten Zwecken dürfen und sollen sie besprochen werden, was, wie dies zur menschlichen Kultur gehört, kann und darf kein Geheimnis bleiben. Die Wissenschaft kennt diesen Begriff nicht.